Komm schon, Baby, komm schon, Baby. Du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Nein, nein, ich will nicht. Komm schon, du willst es doch auch. Los jetzt, los jetzt. Komm, Baby. Baby, bewegt deinen Arsch und tu mir den Gefallen. Du rettest mir den Tag mit deinem prallen Arsch. Komm schon, Baby, komm schon, Baby. Baby, bewegt deinen Arsch und tu mir den Gefallen. Du rettest mir den Tag mit deinem prallen Arsch. Auf geht's zur Nachtschicht. Ich mach mich frisch, kämpf mich durch den Nebel und seh dich mit deinem Arsch. Dein Gesicht ist mir egal, sogar deine nicht vorhandene Brüste. Ich will nur dein Arsch in meiner Hand, in meinem Schritt. Denn ich hab nen Fetisch für pralle Backen. Und deinen Hintern hast du nicht nur zum Kacken. Also komm schon, Baby, beweg schon, Baby. Baby, beweg deinen Arsch. Oh, tu mir den Gefallen. Du rettest mir den Tag mit deinem prallen Arsch. Arsch. Wir schauen uns sexy an, sein geiler Arsch und ich. Ich tanz mich an ihn ran und hab ihn fest im Blick. Du hast ihn gleich erkannt, mich und meinen Dick. Sie passen gut zusammen, die beiden sind sehr schick. Baby, beweg deinen Arsch und tu mir den Gefallen. Du rettest mir den Tag mit deinem prallen Arsch. Der Abend wird noch lang, denn ich habe den Drang, die Bar zu verlassen und dein Arsch anzufassen. Mit 2 Promille Arm in Arm durch die Gassen, denn ich hab weder ein Auto noch Geld für Fahrkarten. Trotzdem will ich meinen Penis in deinem Arsch packen. Oh, sie haben eine feuchte Nacht durchgemacht. Dein Arsch und mein Dick haben bis zum Sonnenaufgang gefickt.